Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet schöne und gute Pfingsten und freue mich, dass ihr jetzt eingeschaltet habt. Heute Nacht haben wir eine offene Telefon-Talkshow, offen für alle eure Themen. Wenn ihr euch also mit mir unterhalten wollt, dann ruft die bekannte Telefonnummer an 0800 5678 111 oder faxt uns ganz einfach unter 0800 5678 110. Beide Nummern sind wie immer kostenfrei. Erster Anrufer, Mario, 19 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Mario, dein Thema. Ja, mein Baby ist gestorben. Also, besser gesagt, der Fötus. Meine Freundin war im zweiten Monat schwanger. Im zweiten Monat schwanger? Mhm. Der Fötus ist gestorben? Ja. Hast du? Kleinen Moment mal eben. Mal, ich muss mal... Ja, jetzt hab ich dich genau drauf, ja. Ja, warum ist er gestorben? Das weiß keiner. Also die schicken das vom Krankenhaus, die schicken das in eine Pathologie und dann die Ärzte meinen halt, dass die das wohl nicht rausfinden werden. Warum genau? Also nochmal, deine Freundin war im zweiten Monat schwanger. Schwanger, ja. Ja, genau. Im zweiten Monat. Achte Woche also. Ja, das ist ja halt auch noch nicht so ganz ganz weit entwickelt gewesen, aber schon durchaus weit entwickelt. Ja, also das Herz hat wohl schon geschlagen. Das fängt ja ab der siebten Woche oder so an. Mhm. Ja, und Mittwoch, also letzten Mittwoch haben wir es festgestellt, meine Freundin hat einen Schwangerschaftstest gemacht. Mhm. Und der war halt positiv. Mhm. Und um sicher zu gehen, haben wir den Freitag auch noch einen gemacht. Mhm. Der war auch positiv. Mhm. Aber da war das Kind bereits schon 10 Tage tot. Mhm. Das wussten wir aber nicht. Ja. Und den Sonntag hat die halt Zwischenblutungen gekriegt. Und da sind wir halt sofort zum Notarzt gefahren. Mhm. Er hat es untersucht. Ich war auch mit in den Zimmern drin. Mhm. Also wo der Stuhl da steht, da im Schrank vor gewesen. Und ich saß halt da mit drin. Und da sagt der Arzt nur, ja, es ist schon nichts mehr zu sehen. Der ist schon ganz zerfallen. Mhm. War das denn, du bist ja nur auch nicht sehr alt, 19 Jahre, mit so einem Wunschkind? Ja. Von beiden Seiten. Mhm. Es war, um es mal direkt zu sagen, drauf angelegt. Mhm. Wie alt ist deine Freundin? 18. 18, also ja. Beide sehr jung, ne? Sehr jung, ja. Warum habt ihr es da schon drauf angelegt, ein Kind zu bekommen? Ja, weil wir füreinander wissen, dass ja, wir nie mehr auseinandergehen wollen. Das war wirklich unser Wunsch. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen schon? Über ein halbes Jahr. Über ein halbes Jahr? Also nicht viel. Ja, allerdings, ja. Ja. Finde ich aber auch ein bisschen sehr seltsam, muss ich dir sagen, dann nach einem halben Jahr schon zu sagen, also wir werden jetzt auch ein Kind zusammen haben. Ja. Wenn man so jung noch ist. Das ist eine Entscheidung, die ich finde, die sollte man treffen, wenn man ein bisschen sicherer ist und ja, sich auch besser kennengelernt hat. Und ob ihr nun jetzt sagt, wir bleiben für immer zusammen, ist nun auch fraglich, ob es denn so eintritt, ne? Wie geht's deiner Freundin jetzt? Meiner Freundin geht es momentan besser als mir, sage ich mal. Mhm. Dich haut das sehr um, ne? Sehr. Warum, wie kommt das? Ich weiß es nicht, weil ich mir immer vorstelle, ich sag mal, wir hatten noch Geschlechtsverkehr, wo das Kind schon tot war. Mhm. Und das haut mich einfach um. Mhm. Das ist alles so ein Problem. Das Schlimmste für mich ist, wir haben, nachdem wir nach Hause gefahren sind vom Notarzt, haben wir erstmal 2 Stunden nur geheult und so. Mhm. Ist ja klar, sag ich mal. Und dann haben wir ihre Mutter angerufen, die wusste da nichts von. Und ihre Mutter kann mich auf den Tod nicht leiden. Mhm. Und das Erste, was sie sagte, anstatt mich oder meine Freundin zu trösten, sagte sie, Gott sei Dank ist es weg. Mario, sehen wir es doch mal von der anderen Seite. Das ist sehr traurig, dass das jetzt passiert ist. Aber vielleicht kann man auch sagen, Gott sei Dank, dass es erst im zweiten Schwangerschaftsmonat war. Ja, das ist ja mein Problem. Es sagen alle, ja, sei doch froh, aber ich kann darüber nicht froh sein. Du sollst ja auch nicht froh sein. Ich sage ja, man muss sich ja jetzt mit den Gegebenheiten arrangieren. und ihr seid so jung und ihr seid erst so kurz zusammen eigentlich. Ich glaube, dass es sicher auch noch zu neuen Möglichkeiten kommen wird, dass ihr nochmal ein Kind bekommt, bestimmt. Ja, das ist auch noch so ein Problem. Ich weiß nicht. Warum ist das ein Problem? Ja, weil ich halt nicht weiß, damit umzugehen. Lass es jetzt erstmal ein bisschen sacken, das Ganze. Und ich glaube, dass ihr damit zu leben wird wissen können, demnächst, bestimmt. Ja? Ja, der kritische Punkt an sich, der kommt ja erst noch. Das war, als ich ins Krankenhaus zu ihr fahren wollte. Ihre Mutter wollte das ja absolut nicht, dass ich komme. Weil sie meinte, ich wüsste nicht, was für ihre Tochter gut ist und all sowas. Und dann bin ich aber trotzdem mit meinem Cousin und meiner Cousine hingefahren. Und dann hat sie da Mordstheater veranstaltet und wollte sich mit mir draußen kloppen und all sowas und sowas tun, das weiß ich nicht. Und ich hätte schon genug Schaden angerichtet und all so ein Quatsch. Ja gut, das ist ja aber noch ein ganz anderes Thema, nämlich dass deine Schwiegermutter in Spee mit dir nicht gut auskommt. Ja. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, wenn ihr beide euch jetzt gut versteht und wenn ihr beide euch wirklich lieb habt, wird in einer gewissen Zeit, das ist natürlich ein trauriges Ereignis, auch in einer solchen Situation, auch wenn es so passiert ist, wird auch Gras drüber wachsen und es wird sicher da auch ein neuer Anfang geben. Ja? Meinst du? Ja, bin ich ganz sicher. Alles Gute, schönen Gruß an deine Freunde. Okay, alles klar, danke. Tschüss. Jessica, 18 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Jessica, dein Thema. Mein Thema? Ich lag im Koma. Bitte? Ich lag im Koma. Du lagst im Koma? Ja. Wann? Ein halbes Jahr ungefähr. Ein halbes Jahr? Und wann, wie lange liegt das jetzt zurück? Noch nicht so lange. Also es ist angefangen mit meiner Krankheit Weihnachten 98. Bis ungefähr, ja, dreiviertel Jahr, halt wo alles langsam wieder bergauf ging. Bergauf ging? Ja, klar. Also angefangen hat das im Dezember 98. Was ist denn das für eine Krankheit, von der du erzählst? Also, also soweit ich weiß, die hat keinen bestimmten Namen. Es ist einfach nur mein Gehirnwasser, da war ein Virus drin. Sprich mal ein bisschen deutlicher, ich verstehe dich so schlecht. Ja, Entschuldigung. Also in meinem Gehirnwasser. Im Gehirnwasser, ja. Ja, da war ein Virus drin. Es hat sich entzündet und dann hat mein Gehirn angegriffen. Und hat halt alle Funktionen ausgeschaltet. Ich lag dann im Koma und hat im Dezember angefangen, dann war ich beim Neurologen. Der hatte mich dann, ich habe total rumgeschrien nur noch, ich mit meinen Eltern gestritten, meine Schwester angekloppt. Und der hat mich dann in der Jugendpsychiatrie überwiesen. Und hatte wohl gesagt, dass ich ein psychisches Problem hätte. Und ich hatte Glück, der Arzt in Münster hat sofort mitgekriegt, dass es ein organisches Problem ist bei mir. Und hat mich nach Münster überwiesen, in der Universitätsklinik. Ja, und halt, da wurde es von Tag zu Tag schlimmer. Und ich habe angefangen zu stottern. Dann konnte ich nicht mehr laufen. Auch Kopfschmerzen? Ich weiß es nicht. Ich konnte halt nicht mehr laufen, dann konnte ich nicht mehr sprechen. Und das wurde immer schlimmer, dann konnte ich gar nichts hören. Dann lag ich nur noch im Bett. Aber du musst es auch wissen, von der Zeit, als du noch bei Bewusstsein warst, ob du Kopfschmerzen hattest. Nein, ich kann mich nicht daran erinnern, die ist weg, die Zeit. Und das ist halt ganz schlimm für mich, halt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das heißt, dann ist auf einmal ein halbes Jahr um. Also du warst dann ein halbes Jahr im Koma. Ja. Und kannst dich an die Zeit vorher auch nicht konkret erinnern. Ich sag mal teilweise, bisschen. Wann setzen denn deine Erinnerungen wieder ein? Gar nicht, das wird wegbleiben von der Krankheit. Da bin ich auch froh drüber. Moment, du hast doch sicher Erinnerungen von früher. Ja, klar. Also ich meine jetzt wenn du jetzt so zurückgehst, also die Zeit vor dem Koma, die kannst du nicht erinnern. Doch, so ab das angefangen ist, so bis Dezember, weiß ich alles noch von früher. Also meine Vergangenheit, die weiß ich alles noch. So, wo es mit meiner Krankheit angefangen ist, die Zeit, wo ich krank war. Da kann ich mich nur ganz schwach und nur an manche Dinge erinnern. Was war denn das für ein Gefühl, als du dann aus dem Koma aufgewacht bist? Schrecklich. Ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind. Vom Gefühl her. Wusstest du denn überhaupt, wer du bist? Nein, am Anfang nicht. Ich habe meine Eltern nicht erkannt und gar nichts. Du wusstest deinen Namen auch nicht? Ich nein, ich wusste auch nicht, dass meine Mama das, also meine Mama ist. Ich wusste nicht, wer es ist. Mhm. Ich habe die nicht erkannt. Und das war schlimm für meine Mama. Weil was hast du denn da gedacht? Du liegst... Gar nicht. Ich konnte nichts denken. Das weiß ich nicht. Nee, du wachst dann auf. Du wachst auf im Krankenhaus. Ja, aber ich bin ja von heute, also ich bin ja nicht von heute auf morgen ja richtig beim Bewusstsein gewesen. Es ging immer nach und nach. Das dauerte Monate, bis ich wieder wusste, dass ja. Und das war halt schlimm für mich. Ich konnte nicht reden. Das war ein ganz schlimmes Gefühl, wo ich nicht laufen konnte, nicht reden konnte. Hast du wieder richtig von Grund auf sprechen lernen müssen? Ja, ja, von heute auf morgen. Das, ich sag mal, es kam ganz schnell, dass ich nichts mehr konnte. Und die Ärzte haben echt gedacht, ich würde das nie wieder lernen. Ich würde für immer, ja, aber es hat dann doch ganz, ganz gut geklappt. Also wir können uns ja doch verständlich unterhalten. Ja klar, ich bin auch wieder ganz gesund. Ich mache meine Ausbildung. Das hätte keiner gedacht, dass ich das schaffe. Hast du körperliche irgendwie Nachwirkungen? Ja, ich habe noch also ziemliches Zittern an den Händen. Das ist, weil ich habe Chemotherapie gekriegt. Chemotherapie? Ja. Warum das? Also, ich lag im Kummer und da wussten die Ärzte nicht, wie sie mir helfen konnten. Und dann waren ganz viele Ärzte bei mir aus mehreren Städten und was weiß ich, und halt, die haben mich dann auch aufgegeben, gedacht, dass ich sterben würde. Und ja, dann haben sie zu meiner Mama gesagt, die können ja auch einen versuchen, das wäre Chemotherapie. Ja, und das hat mir dann Gott sei Dank geholfen. Habe ich Endoxan bekommen, das hieß halt Endoxan. Und ja, hat mir geholfen dann. Naja, die medizinischen Details müssen wir jetzt auch gar nicht so erörtern. So wie du es gerade beschrieben hast, erscheint mir das seltsam in der Chemotherapie. Aber wahrscheinlich ist es so kompliziert, dass das müssen wir jetzt auch gar nicht so genau, musst du auch gar nicht jetzt so erklären. Auf jeden Fall, du bist jetzt eigentlich organisch wieder gesund. Ja, ich schätze das mal. Also ich komme mir ganz gesund vor. Du hast am Anfang vorhin erzählt, dass es ein Virus im Gehirnwasser war. Genau. Und der ist jetzt, der ist beseitigt, der ist weg. Nein, noch nicht ganz. Bei mir wird jetzt zur Zeit, also immer noch halt monatlich, wird Lumbalpunktur bei mir gemacht. Was? Eine Lumbalpunktion, das ist eine Wirbelsäule. Jetzt, also zwischen der Wirbelsäule muss ich einen Buckel machen und dann wird da so Gehirnwasser rausgezogen aus dem Rückenmark. Das ist total schmerzhaft, da bin ich kein ehrlich. Und darin können wir halt sehen, ob der Virus noch drin ist. Und also bis jetzt war immer noch was, deswegen kriege ich noch Tabletten, kriege ich noch Cortison-Tabletten. Hast du denn Angst, dass das vielleicht sich nochmal so entwickeln könnte, verschlimmern könnte, wie es mal war? Oder haben die Ärzte gesagt, nein, eigentlich kann das gar nicht mehr passieren? Ja, es kann schon passieren, davor habe ich auch Angst, weil ich habe immer noch halt die Nebenwirkungen, das Zittern. Und zum Beispiel, ich habe was in der Hand, das war total schlimm für mich, ich hatte eine Tasse Kaffee, meine Mama saß und so beim Kaffee trinken, ich hatte eine Tasse Kaffee in der Hand und ich habe mich da, meine Hand nicht unter Kontrolle gehabt, ich habe mir das aber auch immer das T-Shirt geschüttet. Jessica, wie lange hast du gebraucht? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, bis du so einigermaßen wieder so ein Ich-Bewusstsein hattest. Ich bin die Jessica und ich bin 18 Jahre alt und ich habe den und den Namen. Wie lange hat das gedauert ungefähr? Ich sag mal, wo ich wieder halt ein bisschen mein Bewusstsein, wir hatten drei bis vier Monate, bis ich wieder... So lange, also ein halbes Jahr im Koma und dann noch drei bis vier Monate gebraucht, um... Ja, das ist jetzt ein Jahr her, dass ich ein Jahr konnte ich wieder alles halt. Ungefähr drei Monate hat es gedauert, bis ich wieder bei Bewusstsein war. Aber laufen, das konnte ich ganz schnell wieder so. Es hat nur drei Monate ungefähr gedauert. Sag mal, diese Zeit des Komas, ist das ein ganz tiefes, schwarzes Loch für dich? Ja, ja. Ich glaube es nicht. Ich glaube, ich fasse es, also es ist passiert, ich rede darüber offen, aber ich kann es nicht glauben, weil es ist, ich sag mal, wie ein schlechter Scherz für mich. Das ist, ich komme mir ganz gesund vor und ich denke meistens auch nicht daran, aber... Ich halt, das ist dann, wenn ich, also jetzt zum Beispiel, ich habe mich von meiner Ausbildung habe ich nicht beworben. Ich muss das dann meiner Chefin erzählen, weil es ist ja klar, ist ja nicht irgendwie eine Grippe, die ich hatte. Und es ist halt trotzdem schlimm für mich, das sowas zu erzählen, weil ich sie für mich selbst nicht fassen kann. Aber warum, ein Traum ist. Warum ist das schlimm? Schämst du dich dessen? Nein, ich glaub es nicht. Es ist halt unglaublich, also für mich, weil... Aber wahrscheinlich haben dir da jetzt deine Angehörigen und die Ärzte schon auch sehr viel darüber erzählt und es dir auch verständlich versucht zu machen. Ich weiß nicht, wie viel. Auf jeden Fall, es geht also toll, toll, toll bergauf, ne, so kann man sagen. Und wenn du so schwer krank warst und man dich hat schon fast aufgegeben, ist es ja schon ein kleines Wunder, dass wir uns jetzt hier unterhalten können. Ne? Und es ist ein Wunder für jeden. Es ist ein Wunder. Und jetzt, ich habe keiner geglaubt, dass ich das schaffe und ich habe allen gesagt, ich schaffe das mit meiner Krankheit. Ja. Und ich schaffe das aus die Ausbildung. Was für eine Ausbildung ist das? Also ich mache als Drogistin. Als Drogistin, ja. Im August. Wie lange musst du noch? Ja, ich fange jetzt erst an. Ach, du fängst erst an. Wie lange muss man die Ausbildung machen? 3 Jahre. 3 Jahre. Mhm. Das schaffe ich. Bin ich ganz sicher auch. Ja. Jessica, das ist eine schlimme Sache, die dahinter liegt. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass du dich da gar nicht so erinnerst an die Details vor dem Koma. Vielleicht würde dich das viel zu sehr belasten. Ich schaue jetzt mal nach vorne und wir hoffen, dass die Krankheit endgültig auch besiegt wird und du vor allen Dingen deine Ausbildung schaffst. Ja, die schaffen. Die wirst du schaffen, ja. Ich habe mal eine Frage, kann ich meine beste Freundin grüßen? Ja, ich darfst war die ganze Zeit da für mich. Und okay, darfst du. Ja, ich grüße die Nelly und ich wollte sagen, ich habe dich ganz, ganz doll lieb. Na klasse. Alles Jessica, alles Gute. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Großes Lob, ne? Dankeschön. Tschüss. Okay. So, ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, das hier ist die kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Wir haben heute Abend kein festes Thema. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir hier reden wollt, live in der Sendung. Bianca ist dran. Bianca 17. Guten Morgen. Ja, hi Domian. Hallo Bianca. Mein Thema ist, dass meine Schwester vor 14 Tagen abgehauen ist. Deine Schwester ist vor 14 Tagen abgehauen? Ja. Wie alt ist die? 14. 14, vor 14 Tagen? Ja. Also 2 Wochen liegt das schon her. Ist das schon, liegt das hinter euch. Warum hast du oder habt ihr, deine Eltern und du, eine Vermutung? Ja, meine Schwester hatte, wir haben beide ein Handy. Hm? Und meine Schwester hat dann mir einen Tag später, also meine Mutter hatte mich angerufen gehabt bei meinem Freund. Und ob ich ihre Schminke weggeräumt hätte im Badezimmer. Und ja, das habe ich dann halt nicht getan. Und dann meinte ich so zu meiner Mutter, ja, was los sei. Ja. Und ja, die Frage war, warum ist deine Schwester weg? Ja, weil sie hat mir geschrieben, dass sie keinen Bock mehr auf unser Gemotze hat. Mhm. Weil manchmal hier so kleine Streitigkeiten sind. Mhm. Kleine oder auch große Streitigkeiten? Ja, manchmal wird halt schon ein bisschen heftig, aber... Seid ihr denn noch mehr Geschwister oder nur ihr beiden? Ne, wir sind nur beide. Ihr beide nur, mhm. Was für große Streitereien gab es denn da? So richtig schlimm mit Schreierei oder wurde auch Gewalt? Ja, Gewalt auch zwischen mir und meiner Schwester, aber eigentlich für nichts und wieder nichts. Mhm. Ich wollte durch, sie hat mich nicht durchgelassen. Mhm. So, und dann meinte sie, ich hätte sie angeblich geschubst und... Naja, also das ist auch Kleinkram, ne? Ja, und dann wurde sie handgreiflich gegen mir über. Da musste sich mein Freund einmischen. Der hat mich angerotzt, also angespuckt. Mhm. Ja. Ist deine Schwester denn von deinem Vater beispielsweise auch ab und zu mal vermöbelt worden? Ja, früher. Bis wann? Jetzt ist sie 14. Bis zu welchem Alter? Bis 12 Jahre oder so. Mhm. Und heftig? Heftig? Schlimm? Ja, hinten hatte sie einen blauen Fleck an beiden Oberarmen. Mhm. So, und weil meine Schwester sich auch selbst befriedigt hat, wurde mein Vater dann auch noch ein bisschen handgreiflicher, sie anzuschnauzen. Ja, aber dich selbst befriedigen kannst du, und ist dann halt an ihre Scheide gegangen. Und dann? Ja, dann dann hatte meine Schwester... Sie hat mit den Füßen Probleme. Moment, langsam. Der Vater ist an die Scheide gegangen von deiner Schwester? Ja. Was hat er da gemacht? Ja, das weiß ich nicht, weil das hat meine Schwester mir erzählt gehabt. Weil da war sie 12. Ja. Was hat sie erzählt? Was hat der Vater da gemacht, genau? Ja, dass sie, dass mein Vater meine Schwester auf dem Bett geschubbt hat. Hm. Dann ist sie mit dem Rücken an der Bettkante gekommen, dadurch hinten den blauen Fleck. Mhm. Ja, und dann ist er halt an ihre Scheide gegangen, aber selbst befriedigen kannst du dich. Ja, das hatten wir schon mal. Was hat er denn gemacht? Was heißt, er ist an die Scheide gegangen? Was hat er denn da getan? Ja, das weiß ich nicht. Das hat sie nicht so direkt ausgedrückt. Was vermutest du denn? Du bist ja nur auch schon 17. Und hat er sie irgendwie sexuell belästigt? Ja, das nicht. Nur ihr damit deutlich zu machen, dass sie es nicht tun soll. Hat er sie verletzt dort? Nein, dort hat er sie nicht verletzt. Hm. Also wir kriegen das nicht raus, was da genau passiert ist. Du weißt das nicht? Nein. Und das hat deine Schwester dann auch nicht weiter erzählt? Nein. Mhm. Oder doch ein bisschen ja? Ich weiß nicht, ob meine Schwester meine Mutter erzählt hatte, das weiß ich nicht. Mhm. Das liegt aber nur auch schon 2 Jahre zurück, ne? Ja. Mhm. Ist denn dann zwischen dem Vater und deiner Schwester nochmal was vorgefallen in den letzten 2 Jahren? Nein, dann hatten wir mit unserem Vater mal einen ganz großen Streit gehabt. Mhm. Dann sind wir am 5.9.98 sind wir abgehauen von unserem Vater. Ihr beiden Mädchen? Ja, erst ich. Und dann hinterher meine Schwester dann wohl eine halbe Stunde später zu ihrem Freund und ich zu meiner Freundin. Dann sind wir beide, ich als erstes im Aufnahmeheim gekommen. Mhm. Dann meine Schwester dann erstmal zu meiner Oma. Und dann 5 Tage später dann auch im Aufnahmeheim, da wo ich war. Aber hinterher wieder zurück in die Familie zu dem Vater? Nein, meine Eltern sind geschieden und... Ach so, ihr lebt jetzt mit der Mutter allein? Ja, wir leben jetzt bei unserer Mutter. Ach so, also da kann gar kein Vater im Moment die Ursache sein, weswegen sie abgehauen ist. Nochmal eine Frage zu dem Vater. Hat der Vater dich auch geschlagen? Ich hatte ein blaues Auge gehabt und dann auch mal so geschlagen, aber dann keine blauen Flecke oder so. Kam das denn öfter vor, so in deiner Kindheit? Ja. Hm. Hatte dich irgendwie, ist er dir auch an die Scheide gegangen? Irgendwie? Nein, soweit nicht. Soweit nicht. Mhm. Ja, es ist halt sehr schwierig, ne? Das nachzuvollziehen, was im Einzelnen genau die Ursache ist, dass deine Schwester abgehauen ist. 14 Tage ist sie weg. Sie ist 14 Jahre alt. Was habt denn ihr unternommen bisher? Ja, wir haben bei KK12, also bei Kriminalpolizei, angerufen. Mhm. Also meine Mutter, und hat eine Vermisstenanzeige gemacht. Mhm. Dann hatte ich halt, wie gesagt, einen Tag später eine Nachricht gekriegt gehabt, dass sie angeblich in Bielefeld sich aufhält. Mhm. Dann vor kurzem haben wir dann wiederum festgestellt, dass sie in Aachen ist. Wie habt ihr das festgestellt? Oder feststellen können? Weil meine Schwester war auch im Heim. Und eine Freundin von ihr ist dann mitgezogen. Also aber eine Woche später. Dann haben sie sich wohl in Essen getroffen gehabt. Aber woher wisst ihr das? Ja, weil die vom Heim hat dann hier angerufen gehabt und hatte uns das gesagt gehabt. Und dann haben wir gesagt, ja, es kann sein, dass meine Schwester mit der Freundin weg ist. Ach so. Mhm. Ja, aber dann hättet ihr doch Zugriff auf sie haben können. Also ihr hättet doch irgendwie an sie rankommen können, oder nicht? Ja, wir wissen nicht genau, wo die sich, mhm, entweder in Bielefeld oder in Aachen, mhm, sich aufhält. Kümmert sich denn jetzt im Moment die Polizei auch noch drum? Das Gefühl habe ich eben nicht, mhm, weil sie meinten, sie können sie nur Zufall. Mhm. Und ihr macht euch Sorgen um die Schwester, ja, berechtigterweise, sie ist 14 Jahre alt, von was wird sie leben, wo wohnt sie, mhm, ne? Wo kriegt sie ihr Essen her und so weiter. Ja, sie ist wohl bei einem Mann, der zwischen 23 und 24 Jahre alt ist, hat eine Frau, die schwanger ist. Wo wisst ihr denn das nun schon wieder so genau? Ja, das haben wir, meine Schwester hatte einen von der Datingline kennengelernt, der heißt Jürgen, und mit dem hatten wir dann auch eine Zeit lang kurzen Kontakt gehabt. Ach so, und mit dem hat sie wiederum auch Kontakt? Ja, sie hat mit dem Kontakt. Ja. Schwieriger Fall, aber könnt ihr denn das zum Beispiel nicht der Polizei mitteilen, dass dieser Jürgen oder wie immer er heißen mag, da eine Verbindung zu ihr hat und dass man über den Jürgen an sie rankommt? Ja, das haben wir auch schon gesagt, aber wir wollten eine Fangschaltung machen, das können sie in dem Fall nicht. Mhm. Und wir wissen auch nicht, wie der Jürgen mit Nachnamen heißt. Angeblich soll sie in Aachen sein. Mhm. Eventuell halt bei diesem Jürgen. Hm. Schwieriger Fall jetzt für uns oder für mich auch. Hältst du es denn für möglich, dass deine Schwester diese Sendung vielleicht im Radio hört, irgendwo? Kann sein, dadurch, dass sie abhaut, dass sie vielleicht länger wach bleibt, ich weiß es nicht. Willst du mal ein paar Worte an sie richten? Ja. Dann leg mal los, Bianca. Ja, hi Rebecca. Ich weiß nicht, ob du mir glaubst oder nicht, ich vermisse dich sehr. Bitte melde dich. Wir machen uns große Sorgen. Und Bianca, ihr seid auch bereit? Ich weiß jetzt nicht genau, was da vorgefallen ist und warum Rebecca abgehauen ist. Sie wird ja ihre Gründe haben. Darf sie die Gründe bei euch auch richtig auf den Tisch legen oder redet ihr über alles mit ihr? Ich versuche mit meiner Mutter einen Tag auszumachen. Mama, lass uns an dem Tag mal alle zusammen reden. Mhm. Dann geht sie wiederum aus dem Weg. Das möchte sie nicht. Wir sollten normalerweise auch. Wer geht aus dem Weg? Die Rebecca oder die Mama? Meine Mutter. Mhm. Aber die Mutter möchte ja jetzt wahrscheinlich auch sehr gerne, dass die Tochter zurückkommt. Ja. Und also wir wollen mal nur mal sagen, dass die Rebecca keine Angst haben muss, nach Hause zu kommen. Stimmt das? Ja, das muss sie nicht. Gar keine Angst. Also es wird kein Donnerwetter passieren, nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes, zumindest keine Schläge. Meine Mutter wird ihr zwar sagen, was sie davon hält, aber... Mhm. Und die Rebecca hat auch die Möglichkeit, mal ihre Kritik loszuwerden und zu sagen, das und das finde ich scheiße und ich möchte, ja, dass das anders wird in der Familie. Ja? Klar, hat sie das. Mhm. Da wollen wir gemeinsam hoffen, dass die Rebecca zugehört hat. Ja. Könnte ja vielleicht sein. Mhm. Und dann kann sie sich ja bei euch melden. Und ich wünsche alles Gute und viel Glück. Okay. Vielleicht hat es ja gewirkt oder vielleicht hat der Anruf ja einen kleinen Nutzen hier. Hm? Mhm. Alles Gute. Domian? Ja. Könnte ich von dir bitte ein Autogramm haben? Ja, das kannst du und alle anderen bitte am Tage diese Nummer hier anrufen. Am Tag. Okay. Am Tag, ja. Okay? Alles okay. Gute, wiederhören. Jo, tschüss. Markus ist jetzt bei mir. Bist du dran? Ja, ich bin dran, 29. Bist du, ja, ne? Ja, ich höre, aber der Ton ist ein bisschen schlecht. Ja, der wird super gut gleich, sage ich dir. Okay, alles klar. Ja, Domian, du hast auch mal schon einen harten Abend heute Abend. Ja, es fängt sehr hart an, ich merk's schon. Ja, pass auf, ich kann dir auch was Hartes erzählen. Aha, ich dachte, es kommt mal was Lockeres. Ja, würde ich gerne erzählen, aber nein, aber wenn beschissene Pfingsten und irgendwie wirft das ganze Pfingsten jetzt einen Schatten so über das Leben, über mich und meine Kinder. Und zwar ist am Freitag meine Frau abgehauen. Wir sind seit 4 Jahren verheiratet, Kinder seit 16 Jahren. Ja, und es sind... Moment, seit 16 Jahren kennt ihr euch? Ja, mit 13 waren wir zusammen, mhm, die richtige Teenie-Liebe halt, mhm, ne? Wie es so ist. Und dann ist er zweigleisig gefahren, dann war er vorbei, dann hat sie den anderen gehabt und ich habe das gemerkt und bin auch hinterher gefahren, wie man halt so ist als junger, unerfahrener Mann. Mhm. Ne? Wie viele Kinder habt ihr? Zwei. Wie alt sind die? 4 und 7. 4 und 7, mhm. Und dann haben wir halt, ist sie halt 5 Jahre ihre Wege gegangen, hatte eine Beziehung und haben halt daraus ein Kind mit in unsere Ehe. Und wir sind jetzt halt eigentlich, werden wir bald seit 4 Jahren verheiratet. Mhm. Und du bist am Freitag abgehauen. Ja, pass auf, da gehen viele Sachen einher. Also ich bin Krankenpfleger, auf der Psychiatrie. Mhm. Und eigentlich hatten wir eine wundervolle Familie. Es gab Einbrüche, es ging vieles so schnell. Da war die Hochzeit, dann kam der Kleine, dann mache ich mein Examen. Und ja, das ging alles ein bisschen schnell. Ich hatte mal einen Höhenflug, ich wollte im Krankenhaus lassen. Ich wollte alles übernehmen, weißt du. Du warst Krankenhaus eröffnen, ist klar. Und, nee, ich wollte den Krankenhaus eröffnen, nur das ging alles viel zu schnell. Mhm. Ich habe gar nicht mehr, was zu Hause ablief. Mhm. Ja, und dann hat sie mal irgendwann, dann hat sie wirklich irgendwann auch gesagt, so geht's nicht weiter, dann lasse ich mich scheiden. Und hat die Krise gleichzeitig genutzt, um halt mit jemand anderem in die Kiste zu springen, mit meinem besten Kumpel. Mhm. Weil sie sagte, mit dem kann ich reden, der versteht mich. Ne? Mhm. Und okay, das war auch für mich der Warnschuss hoch 10 und ich habe wirklich dann versucht, auch an der Ehe was zu retten. Mhm. Wann war das? Hat auch geklappt. Hm? Wann war das? Vor 2,5 Jahren. Mhm. Ja, und jetzt war eigentlich bis jetzt wirklich alles wunderbar, ne? Mhm. Bis ich vor einem halben Jahr anfing zu arbeiten. Und ja, es fing eigentlich, ich meine, ne, dann hat sie Führerschein gemacht, ne? Mhm. Aber mit dem Typ ist dann seitdem nichts mehr gelaufen. Nee, ach wie du, das ist mein bester Kumpel, mit dem verstehe ich mich heute noch super. Mhm. Ja, das gleiche. Ja, du ist aber weg. Warum ist sie denn weg? Was hast du denn für eine Vermutung? Pass auf, sie arbeitet, das wollte ich eigentlich auch erzählen. Sie hat angefangen, abends zu arbeiten, in der Gaststätte. Mhm. Und ja, da hat sie so einen jungen Mann kennengelernt, der in so einem Motorradclub ist. Mhm. Und so wie ich jetzt die ganzen Informationen, die ganzen Telefonate, die ich geführt habe, jetzt rausgefunden habe, dass der wohl auch schon vorbestraft ist und selber in einem anderen Krankenhaus ein Apartment hat, ne? Und da schon diesen Schwestern anscheinend halt Drogen angeboten hat und solchen Scheiß, ne? Mhm. Auf jeden Fall hat er was mit Koks zu tun haben. Und ich war eigentlich, anscheinend war ich blind, dass ich das nicht gemerkt habe. Jetzt lass uns mal nicht so lange über den Typ reden, was der alles macht und wo er gewohnt hat, sondern Tatsache ist, dass deine Frau hat etwas mit jemand anderem was angefangen offensichtlich kennengelernt in der Kneipe. Ja, sie hat mich und nun ist sie weg mit dem. Und die beiden Kinder, wo sind die? Die sind bei mir. Die sind bei dir. Ja, natürlich, ich habe mich jetzt freistellen lassen. Mhm. Und warte halt. Naja, so natürlich ist das auch nicht. Hätte sein können, dass sie mitgenommen hat. Ja, es ist ja am Freitag, lass mich mal fragen, dann kriegen wir es vielleicht ein bisschen eher alles ganz klar. Am Freitag ist sie abgehauen. Hat sie sich denn seitdem irgendwie mal gemeldet bei dir? Ja, das ist es ja eben, weißt du, deswegen habe ich mir heute Abend gedacht, ey, ruf mal Domian an. Wir reden am besten darüber, ne? Weil eigentlich zwischendurch ist immer so ein Auf und Ab, ne? Aber woher nimmst du denn die Sicherheit, dass sie mit diesem Typ abgehauen ist? Ja, weil der außerdem verschwunden ist. Woher weißt du das denn? Erfahren. Ja, durch viele Anrufe halt, mit Leuten, die ihn kennen. Und und es gibt kein Abschiedsbrief von ihr oder irgendein Signal, gar nichts. Ey, Domian, das ist es eben. Machst du dir nicht Ich habe die Wohnung schon durchsucht, ich habe alles Mögliche. Sie hat die ganzen Freundinnen von ihr, die sagen auf einmal auch, ne, und jedes Mal, wenn wir mit ihr gesprochen haben, da war das so oberflächliche Gespräche, ne, und das war gar nicht mehr, das war mehr mit so einer Bekannten oder so. Also es muss ja mit in ihr schon seltsame Dinge vorgehen, dass ja, sie ihre, beiden, dass sie ihre beiden Kinder halt auch da jetzt alleine sitzen ja, lässt. Wir hatten mal Familienhilfe. Wir wollten einfach gucken, ist die Erziehung so, wie wir sie machen, die Kinder okay? Dann ist eine ganz tolle Frau gekommen eigentlich. Also ne, das ist eigentlich, die war eigentlich so total klasse, ne? Hat uns auch gesagt, ist alles in Ordnung bei euch. Und hast du denn jetzt die Polizei schon benachrichtigt? Ja, weil das ist ja der Hit heute gewesen. Das hat mich ja so runtergezogen. Mein Nachbar, ich habe eine ziemlich tolle Nachbarschaft hier, die halten alle zu mir und meine Freunde und die sind alle ziemlich enttäuscht von ihr. Die hätten sowas nie gedacht, weil sie eigentlich immer wieder sagte, ne, also solche Mütter, die verstehe ich nicht, die sowas machen. Okay, die Frage war, hast du die Polizei benachrichtigt? Hab ich. Und zwar, aber aus dem anderen, klar, ich habe sofort am Freitagabend noch um 8 Uhr die Polizei benachrichtigt, ne. Und sie sagten, gut, wir halten Ausschau, ne, nach dem Wagen, ne, aber mit dem Namen, den sie uns genannt haben, mit dem sie jetzt höchstwahrscheinlich dann auch unterwegs ist. Ach, der Wagen ist auch weg von ihr? Ne, von uns. Von euch, der Wagen? Ja, sie hat immer gesagt, es ist mein Wagen, aber es ist klar, es ist unser Wagen gewesen. Ja, und wir wissen gar nichts, ne. Jetzt, aber heute sagte mir Nachbar, Mensch, ey, du hast doch gar keinen Wagen, du brauchst so wie den Kindern. Im Moment mache ich alles mit Fahrrad, bei dem Wetter klappt das wunderbar. Aber, ja, dann war die Polizei heute hier, weil mir der Nachbar sagte, ne, und die Versicherung auch, macht eine Anzeige, weil wenn sie halt einen Satz damit baut, ne, irgendwie einen Unfall oder irgendwas damit macht, ne, dann musst du halt anschließend dafür aufkommen und du bist finanziell noch mehr in den Miesen. Achso, das kommt, dieser Aspekt kommt auch dazu. Der Aspekt kommt auch noch dazu. Wie fühlst du dich jetzt? Bist du traurig, voller Sorge, bist du zornig? Alles. Das ist so ein Auf und Ab, also ein Gefühl wechselt das an. Wenn ich bei den Kindern bin, also wenn die Kinder bei mir sind, ne, dann bin ich immer stabil, ne? Weil da denke ich immer, dass die Verantwortung zu groß ist. Die reden auch oft darüber. Aber wie seltsam, wenn man mit einem Menschen so eng zusammenlebt, dass der so von, ich meine, solche Geschichten habe ich oft schon gehört. Ich kenne die Freundin auswendig. Ja, von heute auf morgen dann geht, ne? Ja, und da kommen so viele Sachen. Die weiß ja, was sie dir antut, die weiß, was sie den Kindern antut. Ja, sie hatte, weißt du, da war eine Situation, der Kleine, der wollte einfach nicht essen, wie immer ist am Tisch, ne? Hat keinen Bock. Das ist eine Trotzphase, ist auch okay eigentlich. Nur dann sagte sie zu mir, boah, ich kann den hören, tu den weg. Weißt du, in dieser Satz, ne? Allein schon der Tonfall dabei, ne? Der hat mich so runtergezogen. Das sagt die Mutter sagt, tu den weg. Ja, tu den weg, ne? Und wir haben echt das Eindruck, ne, dass diese ganzen Verhaltensweise, dieses Abkapseln von den besten Freundinnen, dieses eigentlich mehr. Warte, jetzt muss ich dir noch was dazu sagen. Was jetzt im Nachhinein rauskam, ist, das Ganze war geplant, weil ich habe zwei Nächte, weil sie mit dem anderen gepennt hat und mir eigentlich erzählt hat, sie hat eine Freundin eine Party, sie hätte vorher Feierabend gemacht, hätten ihr Geburtstag gefeiert, dann war sie halt bei dem Typen, hat mit ihm gepennt, wusste noch niemand, ob sie Kondom benutzt hat, so besoffen war die. Und inwiefern war das geplant? Ja, Freitagabend fand ich auf einmal die Ausweise, die ganzen Versicherungskarten in der Schublade und anschließend habe ich gemerkt, die Schlafdecke sind weg, dann merke ich, die Tasche ist weg, dann merke ich, da fehlen Schminksachen, dann merke ich, die Schuhe sind weg. Also, ey, das war alles abgekartetes Spiel, ne? Ja gut, das kann natürlich geplant gewesen sein. Ja, und alles, weißt du... So, Markus. Ne? Wieso hast du jetzt hier angerufen? Warum habe ich dich angerufen? Hast du auch die Hoffnung, dass du sie irgendwie erreichen könntest, hier übers Fernsehen? Ich möchte zumindest, also ich habe die Scheidung jetzt eingereicht, also das könnte ich ihr jetzt sagen, ne? Aber mit uns wäre es aus, aber sie soll bitte wegen den Kindern, ich möchte wenigstens wissen, ne, dass es hier alles in Ordnung ist, dass es ihr gut geht, weil ich habe nur doch jetzt hier nur... Also ein Anruf wäre schon mal sehr gut. Anruf wäre klasse, Brief wäre klasse. Ne? Und du, für dich ist aber die Sache jetzt so schlimm, dass du sagst, ich möchte diese Beziehung beenden und ich sehe keine Zukunft mit der Frau mehr. Ich kann mit der Frau, ich schaffe das nicht mehr. Ich verstehe das, ja. Ich schaffe das nicht mehr. Ich weiß, ich habe mit der Frau so viel versucht, ne? Ich habe, wir haben so viel geredet, Domian, ne? Und also es wäre gut, wenn sie sich zumindest, wenn sie ein Lebenszeichen von sich geben würden, ne? Ja, einfach anrufen und sagen, Mensch, ne? War kacke. Mein Gott, was finde ich das immer ätzend, wenn Leute sich einfach so auf den Staub machen. Ja. Wie gesagt, wie oft ich das hier schon gehört habe. Und Domian, da muss ich mal loswerden. Weißt du, was das Schlimme war? Ich habe 2 Nächte bei guten Freunden geschlafen, weil ich das einfach nicht ertragen konnte, hier zu bleiben. Weil ich wusste, ne, die hat sich da jetzt halt auch vögeln lassen und ne, unzurechnungsfähig war sie wahrscheinlich auch noch, weil sie so wieder alkoholisiert war. Ja, das Schlimme aber einfach ist, bin den nächsten Tag dann nach Hause gekommen und ich habe gesehen, ihr geht so übel, ne? Ihr Mensch, vielleicht tut sich das, wir machen einen Neuanfang. Und hinterher jetzt, wo ich merke, die ganze Sache war geplant, war sie eigentlich die ganze Zeit nur hier und hat geheult, weil sie nicht weg konnte. Ne? Wie, weil sie nicht unternehmen, ne? Weil du nicht weg konntest. Verstehe ich ja nicht. Weil du nicht weg konntest? Oder? Weil sie nicht weg konnte. Weil ich habe ja woanders geschlafen, die beiden Nächte. Sie war ziemlich fertig, wo ich woanders geschlafen habe. Okay, das vertiefen wir jetzt, das verstehe ich ja nicht. Das vertiefen wir jetzt noch nicht nochmal. Hoffen wir, dass deine Frau sich bei dir gemeldet und dass sich für die Kinder das zum Besten regelt. Okay. Ja, ich habe einiges in die Wege geleitet. Okay, alles Gute, Markus. Okay. Wiederhören. Ja. Tschüss. 1.36 Uhr und 7 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 37 und 7 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Ihr könnt mich ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen übrigens sind wir im Fernsehen eine halbe Stunde später. Mann, 30 Minuten Verspätung. Erst ab 1.30 Uhr, aber im Radio schon pünktlich, wie immer. Um 1 Uhr. Tobias ist dran. Tobias ist 16. Hallo. Hallo, ja. Tobias, ja? Ja, ich höre dich ganz schlecht. Ja, das kommt aber jetzt. Hallo. So, hi. Ja. Ja, mein Thema ist, ich habe Angst vor dem Erwachsenwerden. Warum? Ja, wieso? Weil, pass auf, heute in der Schule war bei uns der Abschluss, ja? Von den 10ern. Mhm. Ich hätte eigentlich mitfeiern dürfen, aber ich habe halt mal vor längerer Zeit ein Jahr schon wiederholt. Mhm. Meine ganzen Freunde, die haben jetzt Ausbildungsplätze und die gehen zur Arbeit und ich weiß nicht, was ich machen soll, ja. Ich habe auch Angst, ich krieg keine Ausbildung. Warst du denn jetzt auf der Hauptschule oder bist du auf einer Examenschule? Ja, ich bin auf einer Realschule. Realschule, mhm. Ja. Das heißt, du musst dann eh noch ein Jahr machen, ne? Ja, ich muss jetzt nur ein Jahr machen, die 10. Klasse. Mhm. Also du hast Angst davor, dass du... Ich meine, das sind ja 2 verschiedene Schuhe, ne? Also du hast Angst davor, erwachsen zu werden und du hast Angst davor, keinen Ausbildungsplatz zu kriegen. Ja, pass mal auf, wenn ich keinen Ausbildungsplatz kriege, wie wird das später? Wo arbeite ich? Wie verdiene ich mein Geld? Wie ernähre ich meine Familie? Ja, nur langsam. Woher kriege ich meine Rente? Fehl ich jetzt noch oben drauf gefragt. Du bist ja immer gerade erst 16 Jahre alt. Ja. Aber nochmal eins von dem anderen. Ist es wirklich mehr die Angst, so keine Existenz zu haben, keinen guten Job zu haben? Oder möchtest du einfach eher so Kind bleiben? Na, was heißt Kind bleiben? Ja, ich freue mich auch schon aufs Autofahren und so. Ne? Siehst du, ja, das war immer, ich weiß, ich war ganz, als ich 16 war, ganz scharf darauf, 18 zu werden. Ja, das ist klar. Das Führerschein zu machen. Das will ich ja auch, aber ich habe halt nur mal Angst, dass ich später arbeiten gehen muss, dass ich halt dass ich Kinder ernähren muss später. Das ist halt Angst einfach. Die Aufgaben zu übernehmen, die ein Erwachsener übernimmt. Wie bist du denn im Moment so in der Schule? Ja, das ist bei mir so. Eigentlich bin ich gar nicht mal so schlecht in der Schule, aber durch mein Fehlverhalten mache ich halt ziemlich viel kaputt. Was ist denn das für ein Fehlverhalten? Ja, es sind eigentlich keine großen Aktionen wie Schlägereien und das andere und Drogen und also sowas habe ich ja nicht, ja. Aber bei mir sind so Störung im Unterricht. Ja, einfach nur so dazwischenlabern und so. Und das ist denn so... Also während mein ganze Jahr in der Schule ist mir das so auf die Nerven gefallen. Ich hatte deswegen schon 2 Klassenkonferenzen. Mhm. Also wie störst du denn dann? Trillerst du mit der Pfeife mitten im Mathematikunterricht? Ach ja, Mathe. Nein, ich höre nicht zu. Ich mache andere Dinge. Ich unterhalte mich. Ich lenke andere Schüler angeblich ab. Ja, und vor allen Dingen, ja, ich in letzter Zeit ist das gar nicht mehr bei mir. Also habe ich zumindest das Gefühl. Mhm. Aber weißt du, wie das ist, wenn man die ganzen Jahre ja halt immer was gemacht hat und dann sich versucht zu ändern, wie schwer das ist? Ja, klar. Dass alle anderen immer sagen, ja, ne, das schaffst du sowieso nicht. Und Aber wie lange machst du das denn jetzt zum Beispiel nicht mehr? Wie lange hältst du dich so ruhig? Seit ja, wann? Also es wurde jetzt vor einem Dreivierteljahr wurde es richtig kritisch bei mir. Mhm. Beinahe rausgemisst von der Schule und ganz knapp. Ja, und seitdem halte ich die Klappe. Immerhin, also, oder? Immerhin. Hey, also was heißt, halte ich die Klappe? Ich versuche es. Ich werde, also in einer Stunde werde ich mindestens einmal ermahnt. Ja, halt die Klappe, ja. Na gut, aber es ist viel besser als vorher. Es ist wirklich, ja, also aus meiner Sicht ja schon. Mhm. Und das geht schon seit einem Dreivierteljahr so, ist immerhin schon mal eine Leistung, schon mal ein Erfolg. Was möchtest du denn gerne mal machen? Was ist denn dein Traum beruflich? Ja, das ist es ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mit den Händen. Mit den Händen? Ja, also... Also irgendwas Handwerkliches oder wie? Ja, also, ne, Bürowesselfurzer kann ich nicht werden. Das auf keinen Fall. Nee. Also, weiß ich jetzt, Zimmermann, Schlosser, ja, Kfz-Mechaniker. Ein Praktikum als Schreiner gemacht, das hat mir wunderbar gefallen. Mhm. Pass mal auf, Tobias, denn sieh das jetzt mal nicht zu schwach, zu pessimistisch. Du hast Angst, dass du keinen Ausbildungsplatz bekommst. Ja. A, ist es ja noch gar nicht so weit und B, hast es ja noch gar ja, nicht... Ja doch, ich muss jetzt im August Bewerbungen schreiben, ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich auf die Bundeswehr warten, bis sie mich ziehen oder was? Du musst jetzt im August Bewerbung schreiben. Ja. Ja, dann überleg dir doch ganz einfach mal, welche Berufe dich so annähernd interessieren könnten. Also Zimmermann hast du gerade schon gesagt oder Schreiner, findest du ganz interessant. Es gibt bestimmt noch ein paar andere, wir können ja hier jetzt keine Berufsberatung machen, aber so ein paar Bereiche, die dich interessieren. Und dann suchst du dir die Adressen raus aus dem Telefonbuch oder aus den gelben Seiten und dann schickst du die Bewerbung dahin. So einfach ist das. Ja. Und dann guckst du erstmal weiter, wie die Leute reagieren. Ja, aber die nehmen mich doch nicht mit einem schlechten Zeugnis. Versuch's die doch. Die sagen doch, wenn ich ein Zeugnis voller Vieren, die sagen, hier, Junge, hau ab, da steht ja nichts vor der Tür. Mhm. Aber ich würde an deiner Stelle erstmal mich gut beraten lassen. Beim Arbeitsamt. Warst du da schon mal zur Berufsberatung? Ja, beim BITS, da war ich schon, aber da ist auch nichts darum gekommen. Warum nicht? Ja, es ist, wir waren da mit der Klasse halt. Nee, du sollst alleine dahin gehen. Du sollst alleine gehen und die sollen sich deine Zeugnisse angucken und dann sollen die sagen, wo du am ehesten mit den Noten Chancen hast. Weißt du, du gibst mir zu früh auf. Du bist ja jetzt schon am Jammern, obwohl noch gar nichts passiert ist. Ja, aber, dann mach dies nicht und dann kann ich die Kinder nicht ernähren später und die Enkel dann auch nicht und langsam, erstmal versuchen. Das wird sich schon regeln. Und wenn du dich jetzt auf deinen Hintern setzt und dich vielleicht noch ein bisschen mehr am Riemen reißt, umso besser geht's dann auch vielleicht im letzten Schuljahr. Ja, das sind ja auch Klamotten, weil da habe ich keinen Bock zu. Wenn ich nach Hause komme, ich mache nicht wie andere Schüler meine Hausaufgaben, ich lege mich aufs Bett und penne erstmal eine Stunde. Ja, dann pennst du mal einfach mal nicht mehr eine Stunde, Tobias. Es geht nicht immer nur um Bock. Wenn du irgendwas erreichen willst, muss man auch manchmal Sachen machen, die einem nicht so Bock bringen, auf die man nicht Bock hat. Das ist der Punkt. Ich hatte letztens schon so ein Gespräch hier gehabt und da habe ich auch gesagt, meinst du, ich sitze hier einfach so vom Himmel gezaubert, was meinst du, wie viele Sachen ich früher gemacht habe, zu denen ich auch überhaupt keinen Bock hatte. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil es einfach immer einen Schritt weiter war. Das musst du auch machen. Und dann musst du dich einfach ein bisschen in den Hintern treten. Auch wenn es manchmal auch schwer ist und schwierig ist. Aber du musst dir immer so kleine Ziele setzen. Da und da will ich jetzt hin. Das nächste Ziel ist vielleicht, dass du das nächste Schuljahr gut schaffst und mit ordentlichen Noten deinen Abschluss hinkriegst. Das ist das nächste Ziel. Und noch nicht zum Sternen greifen jetzt, ja? Ja. Und dann wird das auch vielleicht irgendwas werden mit dem Erwachsenensein demnächst. Ja. Und auch mit den Kindern und so. Tobias, alles Gute. Und geh zum Arbeitsamt, lass dich beraten. Persönliche Beratung. Ja klar, und meinen beiden Vorrednern noch viel Glück, dass sie die Vermissten da wiederfinden. Ja, das ist nett von dir. Ja. Tschüss, Tobias. Ja, danke, Rodomir. Ne? Tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Steffen hier. Und Steffen ist 36 Jahre alt. Moin. Hallo? Ja, Steffen. Oh, ich höre dich kaum. Mein Gott, alle sagen das jedes Mal, sie hören mich nicht. Aber jetzt hörst du mich. Oh, ehrlich, warte mal. Ja, ja. So, jetzt. Nee, du versuchst gar nichts. Mach mal den Fernseher wieder runter. Sonst haben wir Rückkopplung. So, jetzt? Es wird schon werden, ja. Gut. Steffen. Ja, mein Thema ist, ich habe vor vielen Jahren einen Mann getötet und habe dafür meine Jugend gegeben. Du hast vor vielen Jahren einen Mann getötet? Ja. Wie alt warst du da? 16. 16 Jahre alt. Und hast dafür, was hast du da gesagt, deine Jugend gegeben? Ja. Hm. Du warst 16 Jahre alt, hast einen Menschen umgebracht. Hm. Warum? Ja, wo ich 8 Jahre alt war, hat er mich 3 Tage in seine Gewalt gehabt und auf der brutalsten Weise eben sexuell misshandelt. Und Da warst du 8 Jahre alt? Hm. Hm. 3 Tage lang? Wo hat er dich da festgehalten? In deiner Wohnung, oder? Nee, das war vom Freund von ihm die Wohnung. Mhm. Du hast jetzt das Zittern noch, wenn du daran denkst. Ja, ja. Mhm. Das müssen deine Eltern ja damals mitbekommen haben, wenn du 3 Tage nicht da warst und du weg warst. Ja, das war so, dass ich viel Schläge zu Hause gekriegt hatte als Kind. Mhm. Bei jedem Mist eben. Und dann bin ich immer abgehauen. Mhm. Ja, und dann habe ich mich damals viel der Ostbahnhof-Gegend rumgetrieben dann. Ja, und da habe ich den auch, wie gesagt, kennengelernt. Und das war im ersten Moment erstmal ein Mann, der das wahrscheinlich irgendwie erkannt hat, dass ich abgehauen bin oder so, mhm, weil es doch spät war. Und ja, hat gesagt, ist nicht so schlimm und so, naja, auf mich eingegangen eben. Und das war der erste Mensch, wo ich mein Herz leer machen konnte. Mhm. Wie alt war der damals? 34 und du warst 8 Jahre, ne? Ja. Halten wir es nochmal fest. Mhm. Hast du denen dein Herz ausgeschüttet und Vertrauen wahrscheinlich geschöpft? Ja, na sicher, weil ich bin an die Lehrer herangetreten und so und hab denen dann erzählt und so, dass ich heim will und so. Und ja, und da aber meine Eltern etwas höheren Stand hatten damals zu DDR-Zeiten, haben sie gesagt, nee, in der Familie kann das nicht sein und hat mir keiner geglaubt, ne? Und dann war auf einmal dieser Mann da, der zuhören konnte und alles, ne? Mhm. Und der hat dich dann mit nach Hause genommen? Ja. Mhm. Ja, und so wie die Tür ihm zugefallen ist, war es doch immer ganz anders. Mhm. Dann hat er dich 3 Tage festgehalten. Mhm. Hast du versucht abzuhauen? Na, konnte ich nicht. Wenn er schlafen gegangen ist, dann wurde ich festgebunden am Bett. Mhm. Und ja, am Tag, wenn er kurz weg war, dann eben auch. Und ansonsten war er ja da und da konnte ich ja nie raus. Hat er dich auch geschlagen? Ja, teilweise. Mhm. Und dich, also sexuell missbraucht, in der übelsten Weise. Ja. Wie ist es dann gekommen, dass er dich dann nach 3 Tagen wieder hat laufen lassen? Na, den dritten Tag, da kam er auch, aber da war er angetrunken und so. Mhm. Und ja, war natürlich schon ohne Willen und so und hab alles machen lassen und so. Und ja, und dann ist er eingeschlafen und ich konnte raus und dann bin ich so wie ich war eben raus und auf der Straße und hat man mich gleich weggefangen. Mhm. Wer hat dich gleich weggefangen auf der Straße? Na, so Passanten. Ach so. Weil ich war nackend und hab geblutet und so. Mhm. Dann bist du irgendwann nach Hause gekommen? Zu deinen Eltern? Haben deine Eltern dir geglaubt? Nee, ich bin von da aus, da haben sie dann mit der Polizei irgendwie und dann bin ich in Psychiatrie gekommen. Ins Krankenhaus? Ja. Mhm. Und da war ich dann die nächsten 2 Jahre ungefähr. 2 Jahre im Krankenhaus? Ja, ich habe nicht mehr gesprochen und so. Mhm. Und keiner mich ranlassen, also rankommen lassen und so. Mhm. Und habe eigentlich, ich sag mal, heute sagt man dazu, vegetiert mehr, also mehr oder weniger. Haben deine Eltern dich dann im Krankenhaus während dieser 2 Jahre besucht? Auch? Ja, sicher. Die erste Zeit konnte mich keiner besuchen. Und später haben die Psychologen dann eben selber, weil sie auch nicht so richtig wussten, wie sie mir später erzählt haben, die Eltern eben auch noch mit zuhören hier heute. Mhm. Da warst du 2 Jahre, wir rekonstruieren das nochmal, 8 Jahre, als das Verbrechen vorgefallen ist. Ja. 2 Jahre im Krankenhaus. Weil du so. Ja, wo das Verbrechen war, da war ich da, mit 16. Achso, wo er das gemacht hat, ja, das war. Ne? Ich meine, das, als er dich so misshandelt hat, so ja, genau. Vergangen hat in dir. Da warst du 8 Jahre, 2 Jahre im Krankenhaus. Ja. Und danach, dann nach Hause? Ja, dann bin ich, wie gesagt, nach Hause und musste aber auch in so eine Gruppensitzung. Mhm. Mit anderen Kindern, die eben sowas waren. Und da waren wir 4 Kinder und so. Mhm. Aber wie gesagt, hauptsächlich eben zu Hause dann. Bitte? Ich war dann, wo gewohnt habe ich dann zu Hause. Mhm. Haben sich deine Eltern denn dann ordentlich dir gegenüber verhalten oder haben die dich auch noch geschlagen? Nee, das war vorbei dann. Das war vorbei. Haben die Mitleid mit dir gehabt? Das weiß ich nicht. Weißt du, haben die dich denn gut behandelt danach dann? Danach war alles war so wunderbar gewesen. Was ist denn dann damals mit diesem Mann geschehen? Ist der vor Gericht? Ja, auch eine Gerichtsverhandlung. Und ja, normal war das Gesetz, wurde ausgesagt, dass das ab 2 Jahre damals losging bei der DDR. Und er hat aber 1,5 Jahre auf Bewährung gekriegt gehabt, weil eben den Tag, wo sie ihn verhaftet haben, war unter Alkohol und hat gesagt, er hat jeden Tag unter Alkohol. Mhm. Musstest du denn dann vor Gericht? Er hat gestanden soweit. Gestanden, aber du hättest ja auch gar nicht sagen können, weil du während dieser 2 Jahre nicht gesprochen hast, nee. Ne, sagst du. Mhm. Ja, und wie gesagt, weil meine Mutter hat mir damals gesagt, dass sie den bestrafen und dass er ins Gefängnis kommt. Mhm. So, und als das nun dann das Urteil kam und so und ich das dann rausgekriegt hatte, da hatte ich dann nochmal einen Zusammenbruch und weil das viel zu wenig war natürlich für das, was er dir angetan hat. Ja. So, jetzt hast du dieses immer natürlich in deiner Erinnerung mit dir herumgetragen, bis zu deinem 16. Lebensjahr. Und dann hast du diesen Mann umgebracht. Ja, und dann habe ich ihn gesehen und da, weiß ich nicht, da war wie ein Schalter, wie ihm umliegt. Du hast ihn gesehen? Das heißt, der lebte in deiner Umgebung, in deiner Nähe? Ja, der wohnt auch in Berlin. Ja, Berlin ist groß, aber da in dem Viertel, wo du auch gewohnt hast. Nee, das war aber so, wo ich viel unterwegs, also viel mit Freunden war und so. Also es war ein Zufall, dass du ihn getroffen hast? Mhm. Und du hast ihn sofort erkannt? Ich habe ihn erkannt, ja. Er hat dich wahrscheinlich nicht erkannt, ne, als du 16 warst? Nee, denke ich nicht. Ich weiß es nicht, also, aber wie gesagt, ich bin dann hinterher, hab geguckt, wo er wohnt, so hab dann so seine Gewohnheiten studiert, ja, und eine Gewohnheit war, abends den Mülleimer runterzubringen, ja, und da hab ich dann, da war so Mauer um die Mülleimer so rum, und da lag auf einer Latte und so, und die hat mir gegriffen, und ja, die wollten eigentlich vertrimmen mit der Latte, so, und er hat aber ein bisschen irgendwie Pech gehabt, dass da eben 2 Nägel noch drin waren, und das war also, das war für ihn dann. Hast du ihn erschlagen? War er sofort tot, weißt du das? Na laut, die haben ja so ein Gutachten gemacht, weil ich habe ja immer weiter auf ihn eingeschlagen gehabt und bis mich dann ein Passant dann selber, sag mal, gestreckt hat, also mit einem Faustschlag, weil ich ihn nicht loslassen wollte. Und laut Gutachten soll er ein zweiter oder dritter Schlag tot gewesen sein. Das heißt, er hat das gar nicht mitbekommen, was ihm da geschah und von wem ihm das geschah. Nein, ich weiß nicht, weil das Ding war alles eins. Bist du geflüchtet? Nein, ich war ja also total außer mir und so. Und wie gesagt, der Passant, der hat mich dann mit dem Faustschlag von ihm weggenommen. Und ja, dann war es, als wenn ich wieder ausgeschaltet war und habe mich bloß hingesetzt und das war's. Was für ein Gefühl war das, als du... Und dann bin ich verhaftet worden. Als du da gesessen hast, dann lag der Mann wahrscheinlich noch vor dir in Sichtweite. Ja. Kannst du dich erinnern, was du da für ein Gefühl hattest? Nee, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht, was überhaupt los ist. Also in dem Moment, wo das losging mit den Schlagen, weiß ich nicht. Also wie im Wahn oder wie in Trance oder so. Weil wie gesagt, er hat ja schon gelegen und ich habe immer noch weiter geschlagen, immer weiter. Und da war dir in dem da war dir auch noch gar nicht klar, dass er tot ist. Nee. Dann bist du vor Gericht gekommen. Ja. In welchem Jahr befinden wir uns jetzt eigentlich? Wie bitte? Welches Jahr war das genau? 79. Anfang 80 war dann die Gerichtsverhandlung. Deine Gerichtsverhandlung. Zu was bist du dann verurteilt worden? Na, war auf Mord, aber ich habe mildernde Umstände gehabt durch diese Vorgeschichte eben. Da haben sie mich dann zum Teil unzurechnungsfähig gemacht. Ja, und wie hoch war dein Urteil? 13 Jahre. 13 Jahre. Dann hast du 13 Jahre im Knast gesessen? Nee, ich bin nach 10 Jahren, 2 Monaten, wo 89 die große Amnestie war, mit rausgekommen. Wie denkst du heute darüber, Steffen? Nun sind wieder 10 Jahre vergangen. Ja, ich sag mal so, wenn ich daran denke, dass ich die Jugend dafür gelassen habe, würde ich sagen, war falsch. Aber wenn ich wieder an den Punkt zurück müsste, wo ich die Latte nehmen müsste, ich würde es wieder tun. Was hat dieser Mann dir angetan? Kannst du das in einem Wort oder in einem Satz so sagen? Moment, ich muss das überlegen, wie ich das da... Na, erstmal er selber sowieso. Und dann sag ich, er hat ein Haustier gehabt. Mhm. Dann Gegenstände. Ich habe heute noch, sag mal so, durch die Namen Probleme, wenn Wetterumschwung ist. Mhm. Ich werde immer wieder erinnert. Ich meine es doch so allgemeiner. Ich meinte so, was hat dieser Mann dir angetan? In dem Sinne kann man sagen, dass der deine junge Seele zerbrochen hat damals? Ich hab's Lachen und Wein verloren damals. Mhm. Ja, also das gut, ich mach auch mal beim Sitz oder so, haha oder so. Mhm. Aber so richtig Herz das Lachen, das geht nicht mehr. Oder ein Trainer, wie gesagt, ich hab jetzt eine Trennung mit einer Ex durch, wo wir ein Kind hatten und so. Mhm. Es kam keine Trainer. Ich war total innen drin, total fies drauf, aber es kam keine Tränen. Mhm. Du hast dann 10 Jahre im Knast gesessen in der DDR. Ja. Was sicher ein harter Knast war, könnte ich mir vorstellen. Ja, Jugendhaus war natürlich extrem durch die ganze Sportarie und Marschieren und die Zucht, diese Versuche da. Mhm. Aber nachher Erwachsenenverzug ging das eigentlich, weil durch viele kannten diese Geschichte und ich war eigentlich gut angesehen durch diese. Ach so, na gut, aber jetzt so für dich alleine in den 10 Jahren ist da dir immer wieder so durch den Kopf gegangen, das, was du gerade gesagt hast, also eigentlich. Wenn ich so sehe, er hat mir die Jugend genommen, dann war es schlecht. Aber wenn ich nochmal da stünde, ich würde es wieder tun. War das immer so ein Hin- und Her-Gefühl? Na, mehr eigentlich, ich hatte mich eigentlich bestätigt gefühlt, dass es richtig war. Mhm. Weil ich bin davon ausgegangen, was ist nach meinem Ding, diese Burg 8 war, was war danach die ganzen Jahre? Wie viele Kinder hat er da vielleicht sich da schon geschnappt gehabt? Mhm. Und ab da wusste ich, er kann es nicht mehr. Mhm. Und das war für mich irgendwo eine Erleichterung eigentlich. Mhm. Das mit der Jugend, das kam eigentlich erst, wo man rauskam und dann von anderen Leuten eben im Alter gehört hat, das und das war in der Zeit gewesen und man hatte ein Loch eigentlich. Man konnte nicht sagen, wo man war oder so. Wenn man so etwas hört, was du gerade geschildert hast, und ich merke ja, wie sehr dir das, wie tief es dir in deiner Seele sitzt, wenn du heute noch mit zitternder Stimme darüber redest, als was passiert ist, als du 8 Jahre alt warst. Kann man natürlich persönlich so etwas verstehen, was du gemacht hast. Aber es ist natürlich nicht der Weg, ne? So darf man es eigentlich nicht tun. Ja, für mich ging es nicht anders. Ging nicht. Ja, aber du hast ja nun dein Leben auch dadurch massiv zusätzlich noch zerstört. Wenn du selbst sagst, meine Jugend ist kaputt deshalb. Ja, aber wie gesagt, in dem Moment, wo das alles gesehen hat, da hat man und sowas nicht mehr gedacht. Oder so. Hattest du damals, als du bei dem warst, die 3 Tage, auch Todesangst? Ja, sicher. Nun bist du 10 Jahre aus dem Gefängnis wieder raus. Ja. Wie hat sich dein Leben denn so weiterentwickelt? Hast du einen Beruf gelernt oder arbeitest du? Na, ich habe drin einen Beruf gemacht. Was denn? Schlosser für elektrische Kleinbaugruppen. Ja, und arbeitslos bin ich momentan, aber bin kurz davor, mich selbstständig zu machen. So, und ich weiß, ja, was gab's noch inzwischen durch? Naja, jetzt halt Familie zwischendurch gehabt, auch ein Kind ist da, wie gesagt. Kind ist da, ja, also, ich sag mal so, wo ich rauskam. Hast du denn, Steffen, kannst du, nach dem, was dir angetan wurde als Kind, kannst du Sexualität genießen? Das ist schwierig für mich. Mhm. Also, bevor ich überhaupt mit jemandem irgendwie sexuell brauche ich eine Ewigkeit, um mich erst an ihn zu gewöhnen. Das erste Mal ist dann immer sehr kompliziert. Steffen, jetzt muss ich dich ganz schnell noch fragen, weil die Sendung gleich zu Ende geht. Hast du in all den Jahren mal psychologische Hilfe in Anspruch genommen? Ja, sicher. Hast du? Ja, ich hatte auch Albträume, die ich heute noch teilweise habe. Und daher ging das schon noch nicht anders. Darf ich dir trotzdem anbieten, dass du vielleicht mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte redest, weil unser Gespräch leider jetzt gleich zu Ende ist, weil die Sendung aufhört. Ja, na klar. Möchtest du das? Das ist die Elke, Elke Dunajski. Mhm. Das Verfahren ist ja, vielleicht kennst du das, du legst gleich auf und die Elke ruft dich dann wieder an. Ja, na klar. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute für deine Familie und auch jetzt für deine beruflichen Pläne. Ja, Juti, ciao. Alles Gute, tschüss. In der Technik heute Nacht war Leo Scholten. Morgen sind wir da, wieder da, um 1 Uhr im Radio bei 1 Live und um 1.30 Uhr, leider erst im WDR Fernsehen, dann wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow für alle eure Themen. über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss. Bis morgen. Bye bye.